Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht geht's um Ike Turner und die Musik, die er in den Jahren 1951 bis 1971 gemacht hat. Mal als Bandleader, mal als Begleitmusiker. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Jalopies, you heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and hit a fifth. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Rocket 88 heißt dieser Song, eine unbeschwerte Prahlerei über die Vorzüge eines Automodells gleichen Namens und die Vergnügungstouren, die man damit unternehmen kann, vorzugsweise in weiblicher Begleitung. Und einen kleinen Schluck aus der Flasche kann man sich dabei auch noch genehmigen. 61 Jahre alt ist diese Nummer inzwischen. Von zahllosen Chronisten wurde sie als einer der ersten Rock'n'Roll-Nummern identifiziert. Der verzerrte Gitarrenriff und das hämmernde Klavier dürfen Anlass dieser Klassifizierung sein. Grundlegend verschieden von den anderen Hits, die damals bei der afroamerikanischen Bevölkerung der USA beliebt waren, klingt die Nummer aber eigentlich nicht. Rhythm and Blues war der übliche Begriff für diese Musik, die Bezeichnung Rock'n'Roll war noch nicht erfunden worden, aber 1951 existierte ja auch noch kein Markt mit weißen Teenagern für rauere Musik wie diese. Der Pianist, bei dem sich unter anderem Little Richard das ein oder andere abgeguckt hat, war der damals 19-jährige Ike Turner. In seiner Heimatstadt Clarksdale in Mississippi leitete er seit Ende der 40er Jahre schon seine eigene Kapelle, die Kings of Rhythm. Auf Empfehlung von B.B. King wurden er und seine Band zu einer Aufnahmesession in Sam Phillips' Sun Studio in Memphis eingeladen. Im Laufe der 60 Meilen Anfahrt wurde der Gitarrenverstärker des Gitarristen beschädigt. Phillips reparierte das Arbeitsgerät, indem er Papier in den ruinierten Lautsprecher stopfte. Angeblich die Ursache für den herrlich verzerrten Gitarrensound bei der Nummer. 3 der 5 Songs, die im März 1951 in Memphis aufgenommen wurden, sang Ike Turner selber, den wildesten sang aber einer der Saxophonisten, Jackie Branston. Die Unwägbarkeiten des Schicksals und der Plattenbranche brachten Jackie Branston die Ehre ein, auf dem Plattenetikett als Solist und Bandchef erwähnt zu werden. Aus Ike Turners Kings of Rhythm wurde Jackie Branston and his Delta Cats. Ike Turner schien plötzlich ein Begleitmusiker in seiner eigenen Kapelle zu sein. Als Autor von Rocket 88 wird im Kleingedruckten auch heute noch Branston angegeben, aber diese Angabe gilt als umstritten. Fred Rothwell hat den Begleittext zu einer äußerst gründlichen fünfteiligen Ike Turner-Retrospektive verfasst und bei ihm heißt es ganz klar, Rocket 88 ist von Ike Turner komponiert worden und der hat den Song wiederum deutlich an einen früheren Song angelehnt, nämlich an Jimmy Liggins' Cadillac Boogie. Rocket 88 wurde schließlich von dem Chicagoer Label Chess Records veröffentlicht. Im Mai 1951 erreichte der Song Platz 1 der R&B-Charts. Ike Turner war erst 19 Jahre alt. 7 Jahre später, 1958, nahm er dann das erste Mal eine gemeinsame Platte mit Anna May Bullock auf, einer talentierten, damals 19-jährigen Sängerin aus dem Ort Nutbush in Tennessee. Ihre gemeinsame Karriere sollte dann bis in die Mitte der 70er Jahre dauern. Die deprimierenden Details ihres Ehelebens und ihrer Trennung sind hinlänglich bekannt und in Buchform aus ihrer und seiner Perspektive geschildert worden. Musikalisch war das Aufeinandertreffen von Ike Turner und Anna May Bullock alias Tina Turner allerdings ein Glücksfall. You Paid Me Back heißt der nächste Song, Ike und Tina Turner. With my own call. Ike und Tina Turner, vermutlich Anfang der 70er Jahre, mit You Paid Me Back, zurzeit erhältlich auf einer CD mit dem Titel Shaking, The Archive Series Volume 4. Die Erfolge mit Tina Turner als Star von Ike Turners Rhythm and Blues bzw. Soul Revue dauerten gut anderthalb Jahrzehnte und haben die Vielseitigkeit von Ike Turner etwas in Vergessenheit geraten lassen. Schon als Junge hatte er Boogie-Klavier spielen gelernt. Willie Pintor Perkins, der bekannte Boogie-Pianist, übte damals immer im Wohnzimmer eines Schulfreunds von Ike. Zur E-Gitarre kam Ike Turner relativ spät. In der schon erwähnten 5er-CD-Box mit allen frühen Singles mit Ike Turner wird die erste Aufnahme, bei der Turner nicht als Pianist, sondern als Gitarrist zu hören ist, auf das Jahr 1953 datiert. Damals war er 22 Jahre alt. Der Blues-Gitarrist Earl Hooker und Kings of Rhythms-Mitglied Willie Kizzard gehörten zu Ike Turners Gitarrenlehrern. Ike Turner eignete sich ziemlich schnell eine sehr eigene Art des Gitarrespielens an. Bei Soli setzte er fortan sehr gern den Whammy-Bar seiner vermutlich Fender Stratocaster ein. Dieser Hebel ist Teil einer Mechanik zur Veränderung der Saitenspannung und damit der Tonhöhe. Je nachdem, wie man mit dem Whammy-Bar umgeht, kann man zittrige Töne und Akkorde erzeugen oder langsamere Vibrato-Effekte. Nicht nur Ike Turner konnte sich für diesen Yamaha-Haken begeistern, später wurde er ein wichtiges Werkzeug unter anderem von Jimi Hendrix. Hier ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1962 von dem rein instrumentalen Album Ike and Tina Turner Album Dance, gibt's jetzt die Nummer Prancing. Thank you. Ike Turner als Solist an der Gitarre, zusammen mit seinen Kings of Rhythms 1962 von dem Album Dance, der Titel Prancing. Der erste gemeinsame Hit von Ike und Tina Turner war A Fool in Love anno 1960 gewesen. Er kam nicht nur in die R&B-Charts, sondern auch in die Pop-Hit-Parade. Ein Crossover-Erfolg, der alles andere als selbstverständlich war. Weil die Karriere mit Tina gut lief, wollte man sich von dem Markennamen Ike and Tina Turner auch bei dem Dance-Album nicht trennen, obwohl Tina Turner hier keinen einzigen Ton singt. Die Platte besteht nur aus Instrumentals. Noch einen Track davon gibt's nachher noch in der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk ab 2.05 Uhr. Oh, you wanna dance, you wanna swing, you wanna jump the door, you wanna sing, but I wanna make love to you, you never stop. We'll be right back. you never wanna stop to come home every night about 12 o'clock. And she rocks all around the clock. Getting plenty of loving, getting plenty of loving, 'cause my baby she's tired. I love that girl 'cause she's so fine. I love that woman 'cause she's mine, I'm mine. Getting plenty of loving, oh yeah. I'm getting plenty of loving, oh yeah. I'm getting plenty of loving, getting plenty of loving, 'cause my baby she's tired. She's tired. I love that girl 'cause she's so fine. I love that girl 'cause she's mine, I'm mine, girl. Getting plenty of loving, oh yeah. I'm getting plenty of loving, oh boy. I'm getting plenty of loving, getting plenty of loving, 'cause my baby she's tired. Vielseitigkeit war für die meisten Musiker immer schon ein Vorteil im Konkurrenzkampf um den nächsten Job, und Ike Turner war sicherlich einer, der sich in verschiedenen Stilen zu Hause fühlte. Das waren gerade drei Songs von Gesangsgruppen, die er mit seiner Band 1955 und 1956 begleitete. Die Namen der Gruppen verhießen individuelle Identität, tatsächlich war ihr Personal aber teilidentisch. Luther Ingram sang in jeder der drei Vocal Groups, Art Lassiter und Douglas Martin in Zweien. Zu hören waren in der Reihenfolge ihres Auftritts The Trojans, The Rockers und zum Schluss The Gardenias. Zu hören waren die Songs I Wanna Make Love to You, Down in the Bottom und My Baby's Tops. Bandleader Ike Turner spielte bei den Aufnahmen Gitarre, an den Kompositionen war er nicht beteiligt. Aufgenommen wurden die Songs in Clayton, Missouri und in Cincinnati, Ohio, anno 1955 und 56. Fred Sample, ansonsten häufig als Pianist bei Turner zu hören, ist der unglaubliche Sänger der nächsten Aufnahme. Sie entstand in Ike Turners dreistöckigem Haus in East St. Louis, Illinois, im Jahr 1958. Thank you. Hey, let's get you home. With his gun, the rabbits in the brush are too scared to run. The man keeps a searching, trying to run him out. But the rabbit's trying to find him a number out. Too scared, trembling in his knees. Well, he can't talk even, so it won't be no begging to leave. Well, the rabbit took the notion, then he tried to run. The man spinned around, then he cocked his gun. The rabbit saw a hole, then he tried to duck. And that's when the mean nearly missed him up. Too scared, trembling in his knees. Well, he can't talk even, so it won't be no begging to leave. Well, he shot right over the rabbit's head. The rabbit fell down as if he were dead. The man relaxed and laid down his gun. And that's when the rabbit saw a chance to run. He's scared, trembling in his knees. Well, he can't talk even, so it won't be no begging to leave. Looked back over his tail, and then he waved the man farewell. The man pointed his finger, said, I'll get you yet. The rabbit shook his head and sees he's born a bit. Too scared, trembling in his knee. Well, he can't talk English, so it won't be no begging plea. I'm gone. Turner als Bandleader und Begleitmusiker geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Und das noch bis 3 Uhr. Das waren drei weitere Ausflüge in Varianten von Unterhaltungsmusik aus den USA der 50er Jahre. etwas aus dem Rahmen der sonstigen musikalischen Aktivitäten des Blues-Pianisten und Sängers Roscoe Gordon, fiel der letzte Song, Maria, eine herrliche Schnulze, bei der eventuell statt Gordon Ike Turner selber Klavier spielte. 1952 entstand diese Aufnahme von Maria. Davor war die A-Seite einer Single zu hören, die Ike Turner und Kollegen unter einem Pseudonym veröffentlichten, Icky Renrutt, was letztlich Ike Turner rückwärts gelesen ist. Jack Rabbit heißt die Nummer, aufgenommen wurde sie im Juli 1959 und los ging diese Kontrast-Trilogie mit dem Chalypso Love Cry aus dem Jahr 1958. Chalypso ist eine Wortneuschöpfung aus den damals beliebten Tänzen Cha-Cha-Cha und Calypso. Hier sind zwei Songs, die Ike Turner und seine Band 1956 zusammen mit dem Sänger Billy Gales aufnahmen. Thank you. Billy Gales zusammen mit Ike Turners Kapelle. Beim ersten Song I'm Tore Up hießen sie Ike Turners Rhythm Rockers. Bei Song Nummer 2, Just One More Time, waren sie wieder Ike Turners Kings of Rhythm. Die beiden Songs mit Billy Gales wurden 1956 im Studio von King Records in Cincinnati, Ohio aufgenommen. Hier ist noch einmal eine andere Variante von Blues. James, Gesang und Slide-Gitarre zusammen mit Ike Turner, Klavier und einem unbekannten Drummer. Hand in Hand heißt der Song. Aufgenommen wurde er im Januar 1952 in einem Club, vermutlich als noch keine Gäste da waren oder keine mehr. Club Desire hieß er und ihn gab's in Canton im Staate Mississippi. Tina Turner ist zwar zweifellos die bekannteste Sängerin, mit der Ike Turner zusammengearbeitet hat, aber es gab außer ihr noch andere, mit ebenso viel Gesangstalent. Anfang 20 war Ike Turner schon zum dritten Mal verheiratet. Bonnie Turner war zuweilen auch als Pianistin auf seinen Platten zu hören, sie wurde aber auch als Gesangssolistin gefeatured, mal unter ihrem richtigen Namen, mal unter Pseudonym. Als Mary Sue sang sie die nächste Nummer, Everybody's Talking, im April 1952. Understand. I say everybody's talking, but they just don't understand. If you girls knew the score, you'd be trying to get my man. I've had real good loving, but not like this before. There's something about my man that you girls just ought to know. Everybody's talking, but they just don't understand.

Clint Ballard schrieb diesen Song You're No Good. Erstmals war das ein Hit 1953 in der Version mit Betty Everett. Die meisten dürften ihn aber in der Version von Linda Ronstadt aus dem Jahr 1975 kennen. Die Live-Version von You're No Good von gerade erschien aber schon Mitte der 60er Jahre auf einem Live-Album der Ike & Tina Turner Show. Leider wird nicht erwähnt, welche von den weiblichen Gesangssolistinnen da singt. Tina Turner ist es mit Sicherheit nicht. Davor gab es einen Song mit Betty Everett in Begleitung unter anderem von Ike Turner am Klavier und Willie Dixon am Kontrabass. I'll Weep No More heißt der Song von anno 1958 und los ging diese Trilogie mit Bonnie Turner alias Mary Sue im Jahr 1952. Everybody's Talking. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 2 Uhr Nachrichten. Danach geht's weiter mit der Ike Turner Revue. Bis zu den Nachrichten jetzt aber erst einmal einen Track von der LP Working Together. Funkier than a Mosquito's Tweeter. Als Komponistin weist das Kleingedruckte Tina Turners Schwester Aline aus. Ike and Tina Turner 1971. You're nothing but a dirty, dirty old man. You do your thinking with a one-track mind. You keep preaching about heaven and glory, but on your face it shows a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funky up than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boa weevers. Same old game, you never change. Always rapping about the same old thing. Blowing minds is the thing of the past. You blew your chance, that's why it never lasts. You wanna be a graduated lover, but in reality you're just another brother. You think you slick, but you can stand a little greasing. The things you do ain't never really pleasing. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boa weevers. Yourself up on a big stool, nothing worse than an educated fool. Talking sex is your favorite conversation, but peace and love is the thing this generation. What's in your head has really started showing. Your conversation is getting kind of boring. You're funkier than a mosquito.